Dialog 4. Robert, was ist los mit dir? Möchtest du nichts essen? Nein, danke. Ich habe keinen Appetit. Geht es dir nicht gut? Mir ist übel. Ich habe schon seit gestern nichts gegessen. Mir tut der Bauch weh. Möchtest du einen Tee? Ja, vielleicht hilft das. Und eine Wärmflasche auf den Bauch.